Teil 2. Inspirieren Sie andere dazu, Ihre innere Stimme zu finden. Kapitel 6. Inspirieren Sie andere dazu, Ihre innere Stimme zu finden. Die Herausforderung der Führung. In jedem Leben kommt es irgendwann vor, dass das innere Feuer erlischt. Durch die Begegnung mit einem anderen Menschen flammt es dann erneut auf. Wir alle sollten dankbar sein für jene Menschen, die den inneren Geist wieder entfachen, schrieb Albert Schweitzer. Als junger Mann hatte ich ein Erlebnis mit einer Führungskraft, das mein ganzes weiteres Leben entscheidend bestimmen sollte. Ich hatte beschlossen, mein Studium zu unterbrechen und ein längeres Praktikum zu machen und erhielt eine Einladung nach England. Nach nur 4,5 Monaten kam der Präsident der Organisation zu mir und sagte: Ich habe eine neue Aufgabe für Sie. Ich möchte, dass Sie durchs ganze Land reisen und unsere dezentralen Führungskräfte trainieren. Ich war schockiert. Ich sollte Führungskräfte trainieren, die doppelt oder gar dreimal so alt waren wie ich selbst. Er spürte meine Bedenken, blickte mir einfach in die Augen und sagte: Ich setze großes Vertrauen in Sie. Sie können das. Ich werde Ihnen Material geben, mit dem Sie sich darauf vorbereiten können, diese Leute zu trainieren und sie dazu zu bringen, ihre Erfahrungen untereinander weiterzugeben. Sein Vertrauen, seine Fähigkeit, mehr in mir zu sehen als ich selbst, seine Bereitschaft, mir eine Verantwortung zu übertragen, für die ich an die Grenzen meines Potenzials gehen musste, all das öffnete etwas in mir. Ich übernahm den Auftrag und gab mein Bestes. Er forderte mich physisch, mental, emotional und spirituell. Ich wuchs und sah andere wachsen. Ich erkannte Muster bei den fundamentalen Führungsprinzipien. Als ich nach Hause zurückkehrte, hatte ich entdeckt, welcher Arbeit ich mein Leben widmen wollte: der Erschließung des menschlichen Potenzials. Ich hatte meine innere Stimme gefunden. Und derjenige, der mich inspiriert hatte, sie zu finden, war mein Vorgesetzter. Im Laufe der Zeit erkannte ich, dass ich nicht der Einzige war, den er so behandelte. Seine Bestätigung anderer, seine Fähigkeit, uns in einer inspirierenden und motivierenden Vision für unsere Arbeit zu vereinen, seine Gewohnheit, uns mit hilfreichen Ressourcen zu versorgen und uns zu echten Führungskräften mit Verantwortlichkeit zu machen, wurden in der ganzen Organisation zur Norm. Wir fingen an, selbst auf diese Weise zu führen und anderen zu dienen, und die Ergebnisse waren bemerkenswert. Heute weiß ich, dass die Prinzipien, von denen er sich bei seiner Führung leiten ließ, für alle Organisationen und Unternehmen gelten, unabhängig davon, welche offizielle Position der Betreffende bekleidet oder zu welcher Ebene er gehört. Durch meine eigenen Erfahrungen als Lehrer, Berater und Führungskraft in Organisationen der verschiedensten Art, Wirtschaft, Universität, ehrenamtlich und kirchlich, habe ich gelernt, dass der Führungseinfluss Prinzipien unterliegt. Wenn wir nach diesen Prinzipien leben, wachsen unser Einfluss und unsere moralische Autorität, und man überträgt uns oft noch größere, formale Autorität. Die biblischen Gleichnisse vom Geld und den Talenten verdeutlichen, dass wir umso mehr Gaben und Talente bekommen, je mehr wir diejenigen nutzen und vergrößern, die uns gegeben wurden. Wenn wir sie aber ignorieren oder vergraben, sie unentwickelt und ungenutzt lassen, sind die Talente oder Gaben, die wir bekommen haben, für uns verloren und werden oft jemand anderem gegeben. So verlieren wir letztendlich nicht nur Talente, sondern auch Einfluss und Chancen.